Im Anfange der Regierung Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging folgendes Wort von Seiten Jahwes: So sprach Jahwe, tritt in den Vorhof des Tempels Jahwes und rede zu allen Städten Judas, die hereingekommen sind, um im Tempel Jahwes anzubeten, alle die Worte, die ich dir befohlen habe, zu ihnen zu reden. Kein Wort sollst du davon tun. Vielleicht hören sie und bekehren sich, ein jeder von seinem bösen Wege, dass ich mich des Unheils gereuen lasse, dass ich ihnen wegen ihrer bösen Taten zuzufügen gesonnen bin. Und zwar sollst du ihnen sagen, so spricht Jahwe, wenn ihr nicht auf mich hört, indem ihr nach meinem Gesetze, das ich euch vorgelegt habe, wandelt, indem ihr auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich unermüdlich immer wieder zu euch sende, ohne dass ihr auf sie hört. So will ich diesen Tempel hier dem zu Silo gleich machen und diese Stadt dabei allen Völkern der Erde dem Fluche preisgeben. Als aber die Priester und die Propheten und das ganze Volk den Jeremia diese Worte im Tempel Jahwes reden hörten, und Jeremia kaum damit zu Ende war, alles das zu sagen, was Jahwe dem gesamten Volke zu sagen geboten hatte, ergriffen ihn die Priester und die Propheten und das ganze Volk mit dem Rufe, du musst sterben. Weshalb hast du im Namen Jahwes also geweissagt, es soll diesen Tempel ergehen wie dem zu Silo, und diese Stadt da soll verwüstet, entvölkert werden? Da rottete sich das gesamte Volk im Tempel Jahwes wieder Jeremia zusammen. Als aber die oberen Judas von diesen Vorgängen Kunde erhielten, kamen sie aus dem Palaste des Königs zum Tempel Jahwes hinauf und ließen sich am Eingange des neuen Jahwetores nieder. Da sprachen die Priester und die Propheten zu den Oberen und zum gesamten Volke, dieser Mann ist des Todes schuldig, denn er hat wieder diese Stadt geweissagt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt. Jeremia aber sprach zu allen Oberen und zu dem gesamten Volk also, Jahwe hat mich gesandt, wieder diesen Tempel und wieder diese Stadt alle die Worte, die ihr gehört habt, zu weissagen. Und nun, befleißigt euch eines guten Wandels und guter Taten und hört auf den Befehl Jahwes, eures Gottes, dass sich Jahwe des Unheils gereuen lasse, das er euch angedroht hat. Was mich aber betrifft, nun, so bin ich in eurer Gewalt. Verfahrt mit mir, wie es euch gut und recht dünkt. Nur sollt ihr wissen, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut über euch und diese Stadt und ihre Bewohner bringt, denn Jahwe hat mich in Wahrheit zu euch gesandt, alle diese Worte laut vor euch zu verkündigen. Da sagten die Oberen und das gesamte Volk zu den Priestern und zu den Propheten, dieser Mann ist keineswegs des Todes schuldig, denn im Namen Jahwes, unseres Gottes, hat er zu uns geredet. Als dann traten einige von den Vornehmen des Landes auf und sprachen zu dem ganzen versammelten Volk also, Micha aus Moreset trat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, als Prophet auf und sprach folgendermaßen zum ganzen Volke von Juda, so spricht Jahwe der Herrscher. Zion wird zum Feld umgepflügt und Jerusalem ein Trümmerhaufen und der Tempelberg zur bewaldeten Höhe werden. Haben ihn etwa Hiskia, der König von Juda und ganz Juda getötet? Hat man sich nicht vielmehr vor Jahwe gefürchtet und Jahwe zu begütigen gesucht, so dass sich Jahwe des Unheils, das er ihnen angedroht, gereuen ließ, während wir jetzt großes Unheil über uns heraufbeschwören? Es wirkte aber damals noch ein anderer als Prophet im Namen Jahwes, Uria, der Sohn Semajas, aus Kirjat Jerim, und zwar weissagte er wieder diese Stadt und wieder dieses Land ganz im Einklange mit den Reden Jeremias. Als aber der König Joachim nebst allen seinen Kriegsleuten und allen seinen obersten Beamten von seinen Reden hörte, trachtete der König danach, ihn töten zu lassen. Als aber Uria davon Kunde erhielt, geriet er in Furcht, entfloh und begab sich nach Ägypten. Der König Joachim aber sandte Leute nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Achbors, und Leute mit ihm. Die holten Uria aus Ägypten heraus und brachten ihn zum Könige Joachim, der ließ ihn mit dem Schwerte hinrichten und seinen Leichnam auf die Begräbnisstätte der gemeinen Leute werfen. Jedoch Ahikam, der Sohn Safans, beschützte Jeremia, dass man ihn dem Volke nicht preisgab, dass es ihn töte.